Der Kaffee, bitte. Anna, Sie haben ja Dreigedecke aufgelegt. Sie haben offenbar vergessen, dass Fräulein Bettine, oder vielmehr Frau Dr. Bettine Wörmann, heute in Salzburg oder in Zürich oder weiß Gott wo zu Mittag speist. Das Gedeck war für Ormin aufgelegt, für alle Fälle. Ach, für Ormin. Na ja, hat er abtelefoniert? Nein, er hat gar nicht sicher zugesagt. Übrigens kommt er gewiss noch sich verabschieden. Oh, er wird allerlei zu tun haben vor einer so großen Reise. Du lässt mich dann rufen, nicht wahr? Möchte ihm auch gern noch Adieu sagen. Sag mal, du bleibst doch jedenfalls zu Hause. Ich habe nichts vor. Warum fragst du? Hast du etwas mit mir zu besprechen? Das ist nichts Besonderes. Keineswegs eiles. Na, was ist? Ein Telegramm, Herr Doktor. Oh. Von Bettine. Schon? Ja, von Bettine und Hugo natürlich. Aus Innsbruck. Richtig. So sind Sie gestern Abend vom Hochzeitsmahl direkt zur Bahn gefahren. Na, ist ja ganz vernünftig. Morgen Zürich. Für übermorgen erbitten wir Nachricht Luzern. Palace Hotel. 1000 Grüße. Na. Du, ganz die gleiche Route, die wir vor 22 Jahren genommen haben. Nur hatten wir es nicht so eilig, nach Innsbruck zu kommen. Tja, modernes Tempo. Wir sind ja auch in Luzern nicht gerade im Palace Hotel abgestiegen. Das hat damals noch nicht existiert. Ach, wenn es existiert hätte. Es war ganz schön, auch ohne Palace. Immerhin, Bettina hat es besser getroffen als du. Na, damit will ich keineswegs etwas gegen mich vorgebracht haben. Aber so eine väterliche Million ist nun mal nicht zu verachten, insbesondere wenn alles andere so hübsch zusammentrifft wie bei unserem Herrn Schwiegersohn. Ach du, da steht übrigens etwas über Ormin in der Zeitung. Hm. Die unter der Führung des kaiserlich-königlichen Universitätsprofessors Rudolf Ormin stehende Sanitätskolonne des österreichischen Roten Kreuzes verlässt heute Abend mit dem Schnellzug 8.20 Uhr Wien, um sich morgen Mittag in Triest auf dem Dampfer des österreichischen Lloyd Amphitrite nach Japan einzuschiffen und von dort auf den Kriegsschauplatz abzugehen. Das muss nicht übel sein. Du hast doch sowas auch einmal mitgemacht. Bosnien meinst du auch? Das kann man doch nicht gut vergleichen. Es war doch auch eine Art von Krieg. Das war nicht nur so eine Art. Es war ganz wirklich. Von den Felsen aus haben sie auf uns runtergeschossen. Haben sich verdammt wenig um das Rote Kreuz gekümmert. Ja, auf die Sanitätsleute hatten sie es offenbar ganz besonders abgesehen. Aber sowas muss man in führender Stellung mitmachen, wie jetzt Ormin. Ich war ja damals ein ganz junger Arzt, war eben promoviert. Und heute würde ich wohl nicht mehr dazu taugen. Da braucht's mehr Elastizität, mehr Idealismus, gewissermaßen mehr Jugend. Wenn du die akademische Karriere eingeschlagen hättest... Na ja, Gott, der Unterschied der Begabungen wird allerdings nicht so horrend gewesen sein. Lag gewiss mehr an anderen Dingen, das weiß ich sehr gut. Vor allem hatte Ormin die innere Leichtigkeit. Das war's, den inneren Auftrieb sozusagen. Na, auch eine gewisse Oberflächlichkeit kann man ihm ja nicht gerade absprechen. Ja, damit muss man geboren sein. Er musste niemals der Praxis nachlaufen. Das habe ich auch nie getan. Übrigens, als wir beide junge Doktoren waren, ging es ihm materiell nicht viel besser als mir. Da war er die Ehre, auch er hatte zu sorgen und zu kämpfen. Aber nur für sich allein. Na, als er heiratete, fing die Sorgen erst recht für ihn an. Er hat sie nur immer sehr leicht genommen. Und darin liegt's ja. Ich bin überzeugt, wenn der heute oder morgen stirbt, Frau Melanie wird nicht sonderlich gut dran sein mit der kleinen Pension. Ungefähr 2000 Kronen und damit käme sie nicht sehr weit, die gute Melanie. Sie hat wohl für Handschuhe und Tüte allein so viel ausgegeben, früher wenigstens. Man hat ihr wahrscheinlich viel mehr Übles nachgesagt, als sie verdiente. Man ist ja immer so besonders streng gegen die Gattinnen großer Männer. Na, großer. Sagen wir, berühmter. Na, vor dieser Unannehmlichkeit bist du ja, Gott sei Dank, bewahrt geblieben. Ja. Na, da ist ja Armin. Guten Tag. Ihr habt hoffentlich nicht mit dem Essen gewartet. Das war uns leider nicht möglich. Ich habe natürlich schon gegessen. Aber eine Tasse Kaffee wollen Sie doch. Wenn ich bitten darf. Na, ich freue mich, dich noch zu sehen, bevor du abfährst. Also heute Abend mit der Amphitrite. Ja. Ja, da steht es ja auch in der Zeitung. Ihr werdet hoffentlich eine gute Fahrt haben jetzt im Juni. Weißt du übrigens, wer sich in Triest mit uns zugleich einschiffen wird? Gleichfalls auf der Amphitrite. Ah? Unser guter alter Flöding. Was? Flöding? Ja. Naja, alt wird er wohl auch mit der Zeit. Aber gut, das dürfte ihm nicht so ohne weiteres gelingen. Sie stehen im Briefwechsel mit ihm? Nur nicht gerade in regelmäßigem. Aber da wir vorigen Sommer ein paar Wochen zusammen gewesen sind, ganz zufällig nach langen Jahren. Ich hab's Ihnen ja übrigens erzählt. Wir hören nämlich gar nichts mehr von ihm. Wenn Sie uns nicht seine Grüße aus Helgoland gebracht hätten... Was sollten wir denn von ihm hören? Er ist ja schon 10 Jahre lang fort von hier. Er spricht von dir, als wärt ihr die intimsten Freunde gewesen. Freunde? Ich weiß überhaupt nicht, ob ich je einen Freund gehabt habe. Du vielleicht? Doch, manche. Du stellst wahrscheinlich zu strenge Anforderungen. Ja, was hilft's? Ist mir doch selten eine erfüllt worden. Was hat er denn? Ach ja, das Töchterlein. Bei Gott, mir fehlt sie auch. Habt ihr schon Nachricht von ihr? Aber nein, das ist wohl noch nicht möglich. Doch, eben kam eine Depesche. Ja, sie ins Bruck. Morgen sind sie in Zürich, übermorgen in Luzern. Ach Gott, ja, denken Sie nur. Vorgestern ist das Kind doch da gesessen. 17 Jahre lang saß sie auf diesem Platz. Und nun, da hilft alle vernünftige Überlegung nichts. Es ist ein so tiefer Riss. Also ich hätte nicht gedacht, dass Sie es gar so schwer nehmen. Schließlich müssen alle Väter und Mütter auf dergleichen gefasst sein. Ja, was hilft alles gefasst sein? Wahrhaftig, man sollte lieber niemals Kinder gehabt haben. Karl, wie kannst du das sagen? Ich sag's nun einmal. Na, was ich euch übrigens noch der Ordnung wegen erzählen wollte. Unter den Pflegerinnen des Roten Kreuzes, die mit meiner Kolonne nach Japan gehen, befindet sich auch Frau Melanie Ermin. Ach, deine Frau? Nur meine gewesene Frau, ja. Na, da kommt ihr ja am Ende als Wiedervermählte zurück. Halte ich nicht für sehr wahrscheinlich. Grüßen Sie Melanie herzlich von mir. Oh, Sie erinnern sich ihrer so freundlich? Na, sie ist mir immer so sympathisch gewesen, das wissen Sie ja. Bitte auch meine Empfehlung zu bestellen und vergiss nicht, mir dem Flöding zu grüßen. Du kannst ihm auch sagen, dass es eine ganz besondere Gemeinheit von ihm ist, so absolut nichts mehr von sich hören zu lassen, wenn man einmal so befreundet war, wie er behauptet, mit mir gewesen zu sein. Du verlangst mehr, als du gibst. Du hast ihn doch eben selbst verleugnet. Und dabei hat er ihn sehr gern gehabt. Doch, gern, ja. Gern. Interessiert hat er mich. War ein amüsantes Luder. Boshaft und sentimental. Ja, ich kenne hübsche Verse von ihm. Also bis zu einem gewissen Lebensalter ist dagegen nichts einzuwenden. Aber er macht noch immer welche. Ah. Im vorigen Sommer am Nordseestrand hat er mir sogar einige vorgetragen. Nun? Naja, es war eine starke Brandung. Und ich habe wirklich kein Urteil. Du wirst mich entschuldigen, Armini. Ich muss jetzt leider... Praxis Aurea, du weißt. Aber vielleicht finde ich dich noch hier. Das glaube ich kaum. Ich habe noch mancherlei zu besorgen vor meiner Abreise. Na, du leistest doch meiner Frau noch ein Viertelstündchen Gesellschaft. Ja. Und ihr lasst mich vielleicht rufen, ehe du gehst. So ganz ohne Feierlichkeit wollen wir doch nicht. Na also, auf Wiedersehen. Das finde ich hübsch, dass Melanie mit Ihnen fährt. Nicht mit mir. Sie fährt eben auch mit. Aber es wäre ihr wohl sonst nicht eingefallen. Das kann man nicht wissen. Denken Sie nur, was sie in ihrem Leben schon alles versucht hat und zum Teil auch durchgeführt hat, seit sie von mir fort ist. Tja, ein merkwürdiges Wesen. Vielleicht werden Sie doch noch einmal glücklich mit ihr. Aber ich bitte Sie, Frau. Vor 15 Jahren waren Sie wahrscheinlich noch nicht reif zum Ehemann. Doch, ich war eigentlich immer reif dazu. Ich hätte nur an die Richtige kommen müssen. Die habe ich aber um einige Jahre zu spät kennengelernt. Der Richtigen wären Sie genauso durchgegangen wie Ihrer Melanie. Warum denn? Ich bin ja nicht einmal Melanie durchgegangen. Das ist eine irrtümliche Auffassung von Ihnen. Wir haben nur Melanie sowohl als ich zu einer gewissen Zeit begonnen, jedes für sich unsere kleinen Reisen zu unternehmen. Na, das sieht dann von weitem leicht noch durchgehen aus. Übrigens, glaube ich, lag es nicht an mir. Ich selbst, wenn Sie es auch bezweifeln, ich war immer zur Treue, zumindest zur Häuslichkeit geboren. Gerade ich. Ich viel mehr als Karl zum Beispiel. Mehr als Karl? Sicher. Sie? Sicher. In ihm, freilich sehr tief verborgen, steckt ganz bestimmt etwas von einer ganz unhäuslichen, ja, von einer Abenteurernatur. Oh, in Karl? Ja, ja, in Ihrem Gatten, dem praktischen Arzt Dr. Eckhold, Ordination von 3 bis 4. Sie halten sich wohl für einen großen Menschenkenner. Das muss man schon auf sich nehmen. Es ist nicht immer angenehm, ich versichere Sie. Aber ganz im Ernst gesprochen, wir haben jeder gegen unsere Natur gelebt. Karl gerade so wie ich. Denn ich habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang nach Ruhe gesehnt. Nach innerer Ruhe. Hätte ich die gehabt, so wäre wahrscheinlich mehr aus mir geworden. Sie können doch zufrieden sein, denke ich. Zufrieden? Ach, Sie denken an die sogenannte Karriere. Heiße Doktor, heiße Professor gar. Ah, wenn es darauf ankäme. Aber ich hätte es wohl etwas weiterbringen können, unter friedlicheren Umständen. Unter friedlicheren? Nun sagen wir im Frieden eines Heimes, wenn das auch ein bisschen abgeschmackt klingen mag. Aber das sollte mir nicht beschieden sein. Es wird wohl seinen Sinn gehabt haben, dass es Ihnen nicht beschieden war. Sinn? Oh, das bezweifle ich. Da ich doch sehr gut weiß, wo ich unter anderen Umständen diesen Frieden hätte finden können. Wir wissen es beide, Frau Clara. Ah, es fällt Ihnen nur ein. Vor dem Abschied nehmen darf man sich ja wohl wieder einmal erinnern. Aber nicht davon reden. Wenn man spürt, dass man es vielleicht noch nie mit den rechten Worten gesagt hat und nicht so bald wieder Gelegenheit haben dürfte. Sie haben doch hoffentlich keine schlimmen Ahnungen. Ahnungen. Darunter habe ich nie gelitten. Was natürlich nicht ausschließt, dass ich die Wahrscheinlichkeiten gegeneinander abwäge. Aber ich habe Ahnungen. Und ich ahne, nein, ich weiß. Es wird Ihnen nichts geschehen. Ich bin ja auch nicht übermäßig ängstlich. Und es hat mich kein Mensch gezwungen, nach Kriegs- und Pestgegenden abzugehen. Den gewissen unerforschlichen Ratschlüssen ist man am Ende überall ausgesetzt. Von Jahr zu Jahr mehr, sozusagen. Und am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt. Und nicht, was wir gewünscht oder ersehnt haben. Auch richtig, Frau Clara. Umso weniger dürfen wir uns einbilden, einen Menschen zu kennen, solange uns seine Züge hinter dem Nebeldunst der sogenannten Erlebnisse verschwimmen. Und Ihr Blick geht hinter diese Nebeldünste? Zuweilen. So hat mich zum Beispiel der zufällige Umstand, dass Sie als die sorglich treue Hausfrau meines alten Freundes Karl Eckhold durchs Dasein wandeln, niemals darüber täuschen können, dass tief in Ihnen die Seele einer großen Liebenden schlummert. Sie schmeicheln. Ich liebe Karl, ja, ich habe ihn immer geliebt. Aber da ist doch weiter nichts Großes dabei. Sie wissen wohl, dass ich es nicht so gemeint habe. Ich habe mir nie ein anderes Los gewünscht, nie. Ich darf von mir sagen, dass ich einem Menschen, der mir vor allem teuer war, sein müh- und sorgenvolles Leben so weit verschönt habe, als es überhaupt in meinen Kräften stand. Es war nicht immer leicht. Aber man wusste doch, wozu man auf der Welt war. Ja, das glaube ich wohl, dass Karl sie nötig gehabt hat. So wie ich ihn. Wirklich, Clara? Sie sind immer davon überzeugt gewesen, dass Karl Eckhold, er ganz allein den Sinn und Zweck ihres Lebens zu bedeuten hat? Ja, er und Bettina, mein Kind, ja. Sinn und Zweck. Verzeihen Sie. Was soll ich verzeihen? Es ist mir vielleicht nicht ganz gelungen, auch heute den Ton festzuhalten wie 100 andere Male, wenn man zum Schluss sagen konnte, auf morgen oder übermorgen, gnädige Frau. Also auf heute über ein halbes Jahr. Wir wollen es hoffen. Nun aber... Ja, ich will Karl Bescheid sagen lassen. Oh, bitte lassen Sie Karl doch lieber nicht rufen. Wir haben uns ja schon verabschiedet. Und bei aller Sympathie für ihn, den letzten Eindruck, den ich aus diesem Hause... Leben Sie wohl, Clara. Leben Sie wohl. Armin? Clara? Sie haben offenbar das Gefühl, als wenn Sie irgendetwas versäumt hätten. Durch eigene Schuld. Versäumt? Wer hat das nicht? Und in dieser Hinsicht möchte ich Sie doch beruhigen, ehe Sie gehen. Wenigstens was mich anbelangt. Also, lieber Freund, glauben Sie mir, Sie haben nicht den geringsten Anlass, sich Vorwürfe zu machen. Ich verstehe wirklich nicht. Auch wenn Sie damals, vor 10 Jahren, meine ich, stürmischer oder geschickter gewesen wären, als Sie es gewesen sind, es wäre Ihnen doch nicht geglückt, mich Ihrer Sammlung einzureihen. Aber ich weiß wirklich nicht, Frau Clara, warum Sie versuchen, durch die Wahl Ihrer Worte... Oh, ich hätte gewiss eines der edelsten Exemplare bedeutet, daran zweifle ich nicht. Aber es konnte nicht sein. Es durfte nicht sein. Ich habe sie nämlich geliebt. Oh. Oh, ich tropf. Sie tun sich Unrecht. Es lag wirklich nicht an Ihnen. Ich wiederhole es. Alle Mühe wäre vergeblich gewesen. Hätte ich sie weniger geliebt, so hätte ich die Ihre werden können. Vielleicht. Aber Sie wären mehr gewesen als mein Geliebte. Sie wären mein Schicksal geworden. Das ist der Grund, warum es nicht sein durfte. Und nicht mein Schicksal nur. Was wäre daran gelegen? Für uns wäre es das Glück gewesen. Wie vielen Menschen ist so etwas beschieden? Glück. Wir hätten es erlebt. Ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr lang. Und auch in dieser kurzen Frist hätten wir es nicht reingenossen. Es hätte rein werden können. Es wäre rein geworden mit der Zeit. Niemals. Bettine? Nicht um ihretwillen. Er? Ja, was konnte er Ihnen damals bedeuten? Was er mir war. Was er mir blieb. Immer blieb. Nie habe ich so sehr gewusst, dass ich hierher gehöre. Zu ihm gehöre. Als damals. Gerade damals? So sehr habe ich es nie gewusst. Verzeihen Sie, aber wenn ich mich gut erinnere, mir ist, als hätten gerade zu jener Zeit, von der wir eben reden, Ihre Beziehungen zu Karl sehr viel zu wünschen übrig gelassen. Wie kommen Sie darauf? Oh, das war nicht schwer zu merken. Es gibt wohl kein durchsichtigeres Material als das, aus dem Ehen gemacht sind. Der Einzelne kann sich ja zur Not verstellen, aber für menschliche Beziehungen gibt es keine Masken. Wir waren einander damals entfremdet, ich leugne es nicht. Aber trotzdem, ja gerade darum, ach, Sie können es nicht verstehen, was eine Ehe bedeuten kann. Sie wissen nicht, was eine jahrelange gemeinsame Existenz und die unsere war lange Jahre hindurch wahrhaft gemeinsam, was die für Fäden knüpft. Man gehört nun einmal zusammen und man spürt es nie tiefer. Als wenn man am liebsten auseinander möchte. Sie wissen gar nicht, wie wahr das ist, was Sie da sagen. In Misstrauen und Qual gehört man noch zusammen, gerade so wie früher und später vielleicht, in Hingebung und Zärtlichkeit. Nein, fester noch, unrettbarer. Ich hätte ihn niemals verlassen können, nie verlassen dürfen, damals weniger als je. Verstehen Sie jetzt, dass alle Mühe vergeblich gewesen wäre und dass Sie sich wirklich keinen Vorwurf zu machen haben? Ob ich es verstehe oder nicht, darauf kommt es wohl heute nicht mehr an. Aber dass Sie es mir gerade heute sagen... Ja, irgendeinmal musste ich ja wohl. Sie scheinen doch gelinde Zweifel zu hegen, dass es mir vergönnt sein wird, in einem Jahr oder in zweien, innerhalb dieser vier Wände oder sonst irgendwo Ihnen gegenüber zu sitzen, so wie heute und... Nein. Nein, Sie sollen kein falsches Bild von mir davontragen. In die Ewigkeit. In die Ferne. Und es erfüllt Sie mit großer Genugtuung, dass ich draußen in der Fremde das Bild einer Heiligen in mir bewahren werde, statt dem einer Frau. Eine Heilige bin ich nicht. Das Wort stimmt auf mich noch viel weniger, als Sie ahnen. Wir wollen die Worte nicht gar zu schwer und wichtig nehmen. Nehmen Sie sie nur so wichtig und wörtlich, als Sie wollen. Ich bin so wenig eine Heilige, als ich je eine Großliebende war. Das klingt ja... Gibt es noch ein Geheimnis, Clara? Keins mehr für Sie, Ormin, in dieser Stunde. Keines mehr für mich? Keins. Verstehe ich Sie recht, Clara? Ich glaube wohl, dass Sie mich recht verstehen. Aber ein Geheimnis bleibt es doch. Gott, der Name! Liegt daran so viel? Ich frage nicht. Sonderbare Fügungen gibt es, Ormin. Morgen um diese Zeit werden Sie wahrscheinlich in seiner Gesellschaft auf dem Verdeck der Amphitrite auf- und abspazieren. In seiner Gesellschaft? Hm. In Flödings? Das ist ja... Ja. Er. Und in diesem Fall war jede Gefahr ausgeschlossen, dass es ein Schicksal werden könnte? Warum fragen Sie? Hier haben Sie ja die Antwort. Die Sie damals nicht voraussehen konnten. Vielleicht doch. Also, Sie werden mir niemals einreden, dass Sie sich in ein solches Erlebnis mit Berechnung hineinbegeben haben. Es muss irgendeine Erklärung geben, dass gerade er... Und man muss wahrscheinlich ein Mann und ein bisschen eitel sein, um in einem solchen doch nicht gar so ungewöhnlichen Fall durchaus nach einer Erklärung zu suchen, wenn man nicht gerade selber... Der Glückliche gewesen ist. Der Glückliche? Sie haben ihn geliebt. Das leugne ich nicht. Mehr als mich. Weniger als Sie. Und doch hätte er ihr Schicksal werden können. Ja, auch er. Es lag doch nicht in ihrer Macht. Wenn er sich an sie geklammert, wenn er sie nicht mehr freigelassen, wenn er auf seinen Rechten bestanden hätte. Rechte? Er verlangte nicht mehr, als ich bereit war zu geben. Ihn hatte das Leben nicht verwöhnt, wie andere. Wie andere. Denn er war wirklich einsam gewesen von Jugend an. Nicht einmal den Frieden eines Vaterhauses hatte er gekannt. Und so konnte man immerhin auch ein wenig Schwester und Mutter sein. Liebende war man und Geliebte. Und in einem trüben Dasein der erste Himmelsstrahl. Das große, das einzige Glück eines Lebens. Das ist man wohl gewesen. Oder hatte wenigstens alle Ursache, sich in dem Traum zu wiegen, dass man es war. Nein, ihm war ich es. Und vielleicht mehr als das Glück. Und überdies, was ja doch auch ein wenig in Betracht kommt, es war beinahe ein Abenteuer. Abenteuer? Ein Erlebnis. Zu einer Stunde, da sie eben aus allerlei Gründen für etwas dergleichen reif geworden war. Ah ja, ich hätte es wohl vorhersehen können. Was? Dass Ihnen nun meine Züge verschwimmen würden. Ja, auch Ihnen. Es ist so, wie Sie früher von den anderen behaupteten. Hinter den Wolken der Erlebnisse verschwimmt Ihnen das Bild meiner Seele. Nein, ich hätte nicht reden sollen, Armin. Sie werden doch nicht etwa bereuen, Clara. Oh, ich bin Ihnen ja so dankbar. Es war schön und gut, dass Sie, dass wir beide in dieser Stunde endlich die Wahrheit gesprochen haben. Sind wir dessen auch ganz sicher? Clara. Nun ja, vielleicht. Wenn es nicht Worte gewesen wären. Die Worte werden wir vergessen, auf die kommt es nicht an. Die sind ja doch nur... Na, da bist du ja doch. Eben wollte ich dich rufen lassen. Lieber Freund, ich danke dir, dass du so lange Geduld gehabt hast. Indes ist es allerdings hohe Zeit geworden. Ich will dich auch nicht länger aufhalten. Also nochmals, glückliche Reise. Übrigens will ich dir zum Abschied nicht verhehlen, dass ich dich ein wenig beneide. Wahrhaftig? Na komm mit. Lass deine Praxis ein paar Monate sein und fahr mit uns. Ja, was sollte ich bei euch anfangen? Chirurgie ist nicht mein Fach. Das sollte kein Hindernis sein. Wir können am Ende auch mit Pest dienen. Aber auch das lockt dich nicht besonders, wie es scheint. Ach, es ginge ja doch nicht, auch wenn es mich lockte. Weiter als bis zur Sehnsucht habe ich es ja nie gebracht. Ist er nicht ein wenig ungerecht gegen sein Schicksal? Ich sage es ihm manchmal. Also lass dir das recht wohl ergehen, mach möglichst viele Leute gesund und du schau zu, dass du selbst heil wieder zurückkommst. Ja, das wollen wir hoffen. Also adieu. Denk manchmal an mich. Auf Wiedersehen, Frau Clara. Auf Wiedersehen. Du wolltest mir doch irgendetwas sagen. Oh, ich hätte auch morgen Zeit. Ach, wegen Bettine, nicht wahr? Die Auszahlung des großväterlichen Erbteils. Sind denn irgendwelche Schwierigkeiten? Du bist doch heute beim Notar gewesen. Ja, ja, auch das. Auch die Sache mit dem Erbteil geht natürlich ganz glatt. In ein paar Wochen ist das alles abgewickelt. Und übrigens, auf die Kleinigkeit kommt Bettine ja jetzt nicht mehr an. Ja, aber ich wollte eigentlich, sag mal, du hast wohl sehr große Sehnsucht nach Bettine, hä? Und du? Na, freilich, aber ich habe am Ende meinen Beruf. Du, glaube ich, wirst dich doch schwerer da reinfinden können, dass Bettine nicht mehr hier im Hause lebt. Oh, ich war ja vorbereitet. Na, trotzdem, deine ganze Existenz im Laufe der letzten Jahre wenigstens war ja völlig ausgefüllt durch Bettine. Du wirst eine arge Leere empfinden. Hm. Es gibt wohl noch einiges andere, oder nicht? Nur immerhin, wenn du etwa Lust hättest, nach Berlin überzusiedeln, von meiner Seite, ich würde meine Zustimmung nicht versagen. Was sagst du da? Ich hätte nichts dagegen, gar nicht, umso weniger als ja nun, da Bettine nicht mehr da ist, keine rechte Nötigung mehr für uns besteht, noch weiterhin im selben Haus zu wohnen. Ich verstehe dich nicht. Sollte das gar so schwer sein? Du meinst... Ich sollte nach Berlin übersiedeln? Was Sie vorschlagen. Man wird über die Einzelheiten natürlich noch reden müssen. Aber alles in Betracht gezogen, glaube ich. Ja, was bedeutet das denn? Was ist denn das für ein plötzlicher Einfall? Plötzlich? Ach, das scheint dir nur so. Ich habe nur bisher noch nicht davon gesprochen. Wäre verfrüht gewesen. Ich liebe es erst dann, von den Dingen zu reden, wenn sie aktuell geworden sind. Aber ich kann dich versichern, es ist eine recht alte Idee von mir, dass wir nach Bettinens Verheiratung unseren gemeinsamen Haushalt auflösen könnten. Unseren gemeinsamen... Ja, es ist eine recht alte Idee. Es ist eine Lieblingsidee. Ich könnte dir auch sagen, wie alt. Fast auf den Tag könnte ich dir das sagen. Jetzt 10 Jahre. Auf den Tag. Tja, verstehst du mich? Und 10 Jahre lang hast du geschwiegen. Ja, das habe ich getan. Aber ich mache keinerlei Anspruch auf deine Bewunderung. War viel leichter, als du glaubst. Man muss eben nur ganz genau wissen, was man will. Und ich hab's gewusst. Sieh mal, den äußerlich ruhigen Lauf unserer Existenz zu unterbrechen, ich meine, eine so tiefgreifende Erschütterung unserer Lebensverhältnisse hervorzurufen, solange unsere Tochter noch im elterlichen Haus lebte, das wäre ja höchst unpraktisch. Ja, sogar es wäre unmoralisch gewesen. Und gerade so unmoralisch wäre es, wenn wir nun weiter zusammenlebten, nachdem Bettine nicht mehr im Haus ist. Du hast es über dich gebracht, zu schweigen. 10 Jahre lang? Ich wusste ja, dass dieser Tag einmal kommen muss. Ich lebte ihm sozusagen entgegen. Seit 10 Jahren diesem Tag. Nein, nein, nein, das glaube ich nicht. Solche Selbstbeherrschung, die traue ich keinem Menschen zu. Und die am wenigsten. Ja, du hast mich immer unterschätzt, das weiß ich. Ihr beide habt das getan. Ja, warum hast du mich damals nicht fortgeschickt? Mit demselben Recht könnte ich fragen, warum bist du damals nicht fortgegangen? Die Frage könnte ich dir beantworten, weil ich hier meine Heimat glaubte. Ha? Weil hier meine Heimat war, immer, trotz allem. Naja, die Auffassung hat ja mancherlei für sich, vor allem ihre außerordentliche Bequemlichkeit. Es war auch deine Auffassung. Oh. Ja, sie war's. Sonst hättest du mich eben davongejagt. Es war ja dein gutes Recht gewesen, nach der üblichen Meinung. Was dich daran verhindert hat damals, das war ja eben doch nichts anderes als die Empfindung, dass sich im Wesentlichen in unseren Beziehungen nichts verändert hatte. Ach. Dass ich gerade damals zwischen dir und mir im Grunde durch Tatsachen kaum mehr etwas verändern konnte. Ich verstehe nicht. Ach, wir sind einander fern gewesen damals. Das war das Wesentliche. Und was dann noch geschah, gut, das hatte doch im Verhältnis zu der Entfremdung, die zwischen uns eingetreten war, kaum mehr viel zu bedeuten. Entfremdung, Entfremdung? Von welcher Zeit sprichst du denn? Was nennst du denn Entfremdung? Ja, weißt du wirklich nicht mehr? Sollte dir gerade das aus dem Gedächtnis geschwunden sein, wodurch alles Übrige erst möglich wurde? Ach, jetzt kann ich mir sehr wohl denken, du sprichst von der düstersten Zeit meines Lebens. Ja. Von der Zeit meiner schwersten Sorgen und Kämpfe, von der Zeit, in der ich endgültig meine akademischen und wissenschaftlichen Träume aufgeben musste und es sich ein für allemal entschied, dass ich nicht gerade durch Mangel an persönlichen Fähigkeiten, dass ich bestimmt und verurteilt war, ein Handlanger auf meinem Gebiet zu bleiben, statt zu erreichen, was anderen in Schoß fiel. Ja, ja, ich gestehe dir ohne weiteres zu, dass ich mich damals in recht übler Stimmung befand. Na, man könnte sich ja eine Frau vorstellen, die in einer solchen schweren Epoche dem Mann zur Seite steht. Ich meine, aufrichtet, ihm zu Hause Ersatz zu bieten sucht für all die Gemeinheit, mit der er sich da draußen in der Welt umzuschlagen hat. Aber du hast versucht, hast es jedenfalls damals versucht, mir aus meiner Verdüsterung eine Art Schuld zu konstruieren. Und die sogenannte Entfremdung war dir nichts als eine willkommene Ausrede dafür, dein Glück außerm Haus zu suchen. Du bist ungerecht. Ich habe mein Redlichstes getan damals, dir über alle deine Enttäuschungen und bösen Erfahrungen hinwegzuhelfen. Es hat mir wohl die Kraft dazu gefehlt. Aber es ist mir doch niemals eingefallen, dir dein unglückseliges Temperament als Schuld anzurechnen, wie du sagst. Dass diese Entfremdung kam, das ist wahrscheinlich niemandes Schuld gewesen. Deine so wenig wie die meine. Das musstest du wohl fühlen wie ich. Und darum hast du auch gewusst, dass die Tatsache selbst, der Betrug, wie man es wohl so zu nennen pflegt, nicht mehr viel zu bedeuten hatte. Sonst hättest du ihn ja doch nicht hingenommen, wie du es getan hast. Ach, du glaubst? Nun, dann muss ich dir wohl erklären, wieso ich ihn hinnehmen konnte. Ich war nämlich vorbereitet. Ja, ich sah das Verhängnis heran. Das sieht man ja immer. Und manche verschließen sich die Augen. Ich tat's nicht. Und da war es denn so klug, dir zuvorzukommen. Ja, verstehst du? Das musst du meiner Eitelkeit schon zugutehalten. Ich habe nicht so lange gewartet, bis sich dein und mein Schicksal erfüllt hatte. Ich sah es herankommen, aufzuhalten war es nicht, und so kam ich dir eben zuvor. Es wäre erstaunlich gewesen, dass du davon nicht einmal etwas geahnt haben solltest. Und wie wenig musst du dich damals um mich gekümmert haben. Ich habe doch durchaus kein Hehl daraus gemacht, insbesondere er, dein Liebhaber, der war sehr gut davon unterrichtet. Sollte er dir es nicht einmal angedeutet haben? Das wäre doch sehr sonderbar. Nur vielleicht hast du es vergessen, ist ja auch ganz gleich. Jedenfalls ließ es sich ganz leidlich ertragen, das Verhängnis, besonders da man seine bestimmten Pläne für die Zukunft hatte. Es wäre reinlicher gewesen, mich davon zu jagen. Von dir jedenfalls reinlicher, dich zur rechten Zeit zu entfernen. Und sehr reinlich sind ja solche Dinge niemals. Aber klug wäre es nicht gewesen, wenn wir uns damals getrennt hätten, von wem immer der Gedanke an eine solche Trennung ausgegangen wäre. Und heute? Heute mit einem Male sollte es klug geworden sein? Heute ist sogar das einzig Mögliche. Ach, das glaubst du ja selbst nicht. Warum? Erschiene dir mein Entschluss vernünftiger, wenn ich die Augen rollte, die Hand gegen dich höbe und umherraste wie so ein Toller? So hätte sich's wahrscheinlich vor 10 Jahren abgespielt, wenn ich ein Narr gewesen wäre. Aber heute kannst du das unmöglich von mir verlangen. Wir sind ohne Zeugen, Karl. Du wirst mich so wenig für zudringlich halten, als ich dich... Für einen Komödianten, der sich seine Szene nicht verderben lassen will. Ach Gott, ach also Gott, lass es genug sein. Du hast einen Triumph haben wollen, du hast ihn, lass dir daran genügen. Du kannst dir wohl denken, dass ich oft bei Bettine sein werde, so oft als nur möglich. Das ist doch mein eigener Wunsch. Aber warum alles Übrige? Warum heute eine Gemeinsamkeit lösen, in der doch nichts, so gut wie nichts mehr von all dem vorhanden ist, was einer so verspäteten Strafe und Rache Sinn verleihen könnte? Was ich dir in diesen letzten Jahren gewesen bin und du mir, ja, das können wir uns doch weiterhin bleiben. Du hast doch nicht diese ganzen Jahre hindurch Komödie gespielt. Das ginge doch wohl über alle menschliche Kraft. Längst hättest du mir innerlich verziehen, wenn du dir's vielleicht auch nicht zugestanden hast. Oh, früher, viel früher schon, lange ehe wir einander nichts geworden sind als gute Freunde. Oh, gute Freunde, das ist ja auch so ein Wort. Ja, man hat natürlich allerlei miteinander zu reden, wenn man unter einem Dach wohnt, durch verschiedene gemeinsame Interessen des Alltags, über die es durch ein Kind verbunden ist. Beliebt es dir, eine solche Verbindung Freundschaft zu nennen, so sei es dir nicht verwehrt. Mich für meinen Teil hat es jedenfalls niemals gehindert, in der Tiefe meiner Seele meine Existenz von der deinen getrennt zu halten und der Stunde entgegenzuleben, die nun endlich gekommen ist. Dann aber lebst du ihr erst entgegen, seit wir einander wirklich nichts mehr sind als Hausgenossen. Denn einmal war es anders. Nie war es anders. Es war anders. Erinnere dich doch. Nach der schlimmen Zeit der Entfremdung, der Lüge, wenn du willst, bekam ja eine andere, eine bessere. Die Zeit, in der wir einander wiederfanden. Dass wir beide einander wiederfanden? Ach. Wir wussten beide, was wir gelitten hatten, auch ohne es einander zu sagen. Und es wurde vieles wieder gut, alles. Ja, erinnere dich nur. Wir waren wieder glücklich. Glücklich wie zuvor. Nein, glücklicher, als wir es je gewesen waren. Das kannst du doch nicht aus der Welt schaffen. Denk doch nur an unsere Reise. Alles andere gebe ich dir meinethalben preis. Aber jene Zeit, in der wir beide aus unseren Erlebnissen wieder zueinander kamen und von Neuem wussten, was wir füreinander bedeuteten, die waren nicht Lüge und waren nicht Selbstbetrug. Erinnere dich nur. Heute ist es ja schwer, davon zu sprechen. Aber ich weiß es und du weißt es auch. Niemals war ich so gänzlich dein gewesen. Nie, selbst in unseren jüngsten gemeinsamen Jahren, so sehr deine Geliebte, als gerade damals, da wir uns wiederfanden. Das ist eben ein Irrtum. Nein, das kann kein... Doch. Weder meine Frau noch meine Geliebte warst du damals, so wenig wie du später meine Freundin geworden bist. Alles das konntest du mir doch nicht mehr werden. Karl? Ja, ich erinnere mich, Gott, sie hatte gewiss auch ihre Reize jene Zeit. Aber meine Geliebte warst du nicht. Höchstens... Sprich nicht aus, was nie wieder gut zu machen wäre. Wer hat hier was gut zu machen? Du wurdest mir, was du mir unter diesen Umständen eben noch sein konntest. Karl, wenn das wahr ist... Es ist wahr! So hättest du mir es sagen müssen, ehe du mich wieder nahmst. Du hast das Recht gehabt, vielleicht mich fortzujagen, am Ende sogar mich zu töten. Aber ein Recht, mir die Strafe zu verschweigen, die es dir beliebt, die über mich zu verhängen, das Recht hattest du nicht. Du hast mich schlimmer betrogen und tausendfach feiger als ich dich. Du hast mich tiefer erniedrigt, als ein Mensch irgendeinen anderen erniedrigen darf. So fühlst du das? Ja, weißt du das? Ach, wie das wohl tut. Und es war der Mühe wert, 10 Jahre lang diese Stunde zu erwarten, wenn du heute deine Erniedrigung wirklich so tief empfindest, als ich damals die meine empfunden habe. Ich habe dich nicht erniedrigt. Du hast mich erniedrigt. Erniedrigt, verhöhnt, mit Schmach bedeckt. Wär's nicht er gewesen, ich glaube fast, dass ich dann hätte vergessen. Ich hätte verzeihen können, dass mein Zorn längst verweht, mein Hass irgendeinmal erloschen wäre. Aber dass gerade er es war, dem du dich gabst, er, dem alles zuflog von Jugend auf, alles, was ich mir versagte, so verzweifelt ich mich auch darum bemühte, dass er es war, er, der sich immer den Größeren dünkte, nur weil ihm die Natur einen leichteren Sinn gegeben, das hat mein Herz mit Bitternis gegen dich erfüllt. Aber das hat mir auch die Geduld gegeben, meinen Hass in mir groß werden zu lassen, ohne dass er mir die Brust zersprengte. Er? Was flog ihm zu? Wer auf der Welt ist so glücklich, dass man in solchen Worten von ihm sprechen dürfte? Willst du nur noch einmal seinen geliebten Namen hören? Ormins Namen, des Herrlichen, Ormins, des Überlegenen, Ormins, des Götterlieblings, hä? Ormin? Ja, aber das ist ja... Ormin? Und wenn das alles gar nicht wahr wäre? Aber was fällt dir denn plötzlich ein? Aber wo sind deine Beweise? Wo sind sie? Du, der Einfall kommt dir etwas spät. 10-mal, 100-mal in dieser Stunde hättest du dich verraten, wenn das überhaupt notwendig gewesen wäre. Aber konntet ihr euch wirklich jemals einbilden, es sei alles damit getan und alle Vorsicht sei damit erschöpft gewesen, dass er sich in eurem Liebesnest unter einem falschen Namen einmietete? Und die Nachforschungen waren ja durch das geniale Pseudonym Ernst Meyer ein wenig erschwert, aber sie haben doch zum Ziel geführt. Wenn auch erst im letzten Moment, hättet ihr nämlich schon am 10. Mai eure Beziehung gelöst, statt am Tag darauf, so hätte ich tatsächlich keine Beweise in der Hand. Denn am nächsten Tag, ihr musstet euch doch wohl nicht so ganz sicher fühlen, am nächsten Tag war Herr Ernst Meyer fortgezogen, verreist, unbekannt wohin. Und dein Liebestraum, der war zu Ende. Bin gut unterrichtet, nicht wahr? Und wie trefflich hat sich doch das alles gefügt für uns alle. Hätte ich dich nämlich auch am nächsten Tage noch in jenem Haus verschwinden gesehen, hä? Nun? Na, es wäre immerhin möglich, dass eure Schäferstunde ein schlimmes Ende genommen hätte, denn ein Stück von einem Narren steckt doch in jedem von uns, in den Ormins so gut als in den Eckholz. So aber war mir Zeit zur Überlegung geschenkt. Die habe ich genützt und so entschloss ich mich zu schweigen bis heute. Und ihm gegenüber auch heute. Gott, was kümmert er mich, der sentimentale Gig, der nun auf seine alten Tage, weil hier seine Künste zu versagen beginnt, auch in der Chirurgie, wie man behauptet. übers Meer fährt, Pest und Kriegsgefahr, um sich zum melodramatischen Abschluss mit seiner würdigen Gattin wieder zu vereinen. Du sollst ihn nicht schmähen. Warum nicht? War sein ganzes Leben nicht eine einzige Schmähung auf mich? Wenn du es so empfindest, so hättest du es ihm einmal wenigstens heute ins Gesicht sagen müssen. Müssen Männer ernsthaft und ausführlich über solche Dinge reden? Gut, was mir die Weiber bedeuten oder bedeutet haben, von einem gewissen Moment an, die anderen gerade so wie du, daraus habe ich niemals ein Hehl gemacht, so wie er stets gewusst hat, dass ich ihn durchschaue bis in die letzten Winkel seiner geschmackvoll eingerichteten Seele. An ihm gibt es nichts zu durchschauen. Er hat niemals Komödie gespielt wie du. Er ist immer wahr gewesen. Jesus, wirkt der Zauber auch heute noch nach? Na, weißt du, du fängst an, mich zu dauern. Dazu ist kein Anlass. Ich bin glücklich gewesen. So glücklich, als eine Frau auf Erden nur sein kann. Ich bin heute noch glücklich, dass ich einmal die Seine war. Und das kannst du mir, das kann mir niemand nehmen. Er war nun einmal er und kein anderer. Da kann ich dir nicht helfen. Und ich habe ihn unsäglich geliebt. Unsäglich. Verstehst du mich? Wie niemanden sonst auf der Welt. Oh, dass ich auch in diesem Hause gute Zeiten verlebt habe und dass ich mit keinem Menschen durch viele Jahre so innig nah verbunden war als mit dir, das werde ich nicht vergessen. Und auch du wirst dich später einmal bald, wenn du nur ruhiger geworden bist, wieder daran erinnern. Aber was war alles, was das Leben mir geschenkt? Was war Heimat, Friede, Mutterglück? Was war das alles gegen die kurze Frist von Seligkeit, in der ich seine, in der ich Ormins Geliebte war? Du hast ihn heute zum letzten Mal gesehen. Weißt du das? Er wird nicht wiederkommen. Hat er dir es gesagt? Er weiß es. Man hat es ihm nicht verschwiegen, so viel mir bekannt ist. Du begreifst jetzt vielleicht auch, dass ich auf eine Auseinandersetzung mit ihm lieber verzichtete. Ich begreife. Oh, ich begreife alles. Und ich begreife alles so gut, dass ich nur heute Abend dein Haus verlassen werde. Na, wir sind ja einig. Aber warum soll das schon heute geschehen? Ich gebe dir Frist, solange es dir beliebt. Ich gehe heute. Es wird noch immer um 10 Jahre zu spät gewesen sein. Gut, du weißt, dass ich anderer Ansicht bin, aber auch ich bin durchaus nicht undankbar gegen jene ersten Jahre unserer Ehe, die... Aber heute eben war die Stunde über alles Übrige zu sprechen und, Gott, böse Worte sind in solchen Fällen natürlich nicht zu vermeiden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir später auch noch in Ruhe miteinander reden werden. Hast du mir nichts mehr zu sagen? Na, also, denn auf heute Abend ist ja selbstverständlich notwendig, gewisse äußerliche, formelle Punkte zu besprechen. Jetzt muss ich gehen. Ich muss... Also adieu. Gnädige Frau. Ich komme heute etwas später nach Hause. Es soll mit dem Abendessen nicht gewartet werden.